Mädel, Leute. Es folgen einige Passagen aus dem Roman Das Zimmer von Andreas Mayer, erschienen im Jahr 2010 bei Suhrkamp. Mayer, Jahrgang 67, gebürtig und meines Wissens nach immer noch wohnhaft in der hessischen Wetterau, schildert im Roman seine Kindheitserinnerungen als kleiner Schulbub an seinen Onkel J. Mitte der 70er Jahre. Damals gab es noch kein Internet, sondern Hobbykeller. Dieser Onkel J. bleibt im Roman bis auf sein Initial namenlos. Es ist natürlich kein Zufall, dass J. so ein bisschen wie Gott klingt. Das muss man Mayer nachsehen, bei dem ist immer alles so metaphysisch vollgeladen. Das liegt vermutlich auch daran, dass er, neben Twieder natürlich, der eigentliche Raison d'être der hessischen Apfelweinproduktion ist. Also, das Zimmer. Das Zimmer meines Onkels J. liegt im ersten Stock links zur Uhlandstraße hin. Direkt gegenüber dem Badezimmer, das mein Onkel wahrscheinlich gar nicht benutzen durfte. Meistens, wenn ich als Kind bei meiner Großmutter war, schlief er, dann stank das ganze Haus. War er weg, das heißt in Frankfurt, Pakete schleppen, blieb der Geruch dennoch. Im Grunde roch das Haus jahrelang nach dem Silagere-Geruch Jots. Das fing an, als ich 8, 9 Jahre alt war. Vorher hatte er sich noch vergleichsweise regelmäßig gewaschen. Bis heute erinnert sich meine Nase jedes Mal an J., wenn ich den Keller in der Uhlandstraße betrete, seinen Bezirk. Dort unten hatte man ihm eigens ein Badezimmer eingerichtet, mit Duschkabine und Toilette. Er führte dort eine Kellerexistenz als eingebildeter Handwerker. J. war in einer Steinmetzfamilie aufgewachsen, umgeben von Handwerkern. Das faszinierte meinen Onkel. Er hielt sich im Folgenden selbst für einen Handwerker und begann, sich im Keller in der Uhlandstraße eine Werkstatt einzurichten. Freilich nichts anderes als eine Fantasiewerkstatt, eine Scheinwerkstatt. Noch heute hängen dort Schraubenkästen an der Wand. Es liegt immer noch diverses Werkzeug herum. Ein Spannbock ist noch da und ich erinnere mich daran, wie J. einstmals in diesen Spannbock, als er noch lebte und noch in der Uhlandstraße wohnte und seine Mutter noch da war und die Welt für ihn in gewisser Weise also noch in Ordnung und nicht völlig beschädigt bzw. zerstört, wie er einstmals dort Schrauben einspannte, mit großer Sorgfalt eine unter mehreren Eisenpfeilen auswählte, die Position der Schraube im Spannbock nach einer bestimmten Idee oder einem bestimmten handwerklichen System, das er sich einbildete, noch einmal überprüfte und korrigierte und dann zu feilen begann. Wobei ich, das Kind, nie unterlassen konnte zu fragen, wozu er das gerade mache, das heißt, zu welchem Zweck er zum Beispiel gerade an der Schraube feile. J. erklärte mir daraufhin mit einer gewissen verzweifelten Wut sämtliche Instrumente, die er gerade verwendete. Der Spannbock ist dazu da, eine Schraube einzuspannen. Siehst du, hier öffnet man ihn, so schließt man ihn. Aber auf meine Frage ging er nicht ein. Sie schien für ihn nicht zu existieren. Er merkte jedoch, dass etwas nicht stimmte und das machte ihn wütend. Mit der Zeit begriff er, dass ich ihm sein Feilen an der Schraube nicht glaubte. Da stand er. Der damals etwas über 40-jährige Onkel J. mit mir als Kind, im Keller, seinem Bezirk, in der Werkstatt, in der er sein durfte, was er nie war und auch nie hatte werden dürfen. Und das Kind fragte nach. Und Onkel J. feilte nur mit immer größerer Wut, bis er gänzlich in Gefluche und danach in Sprachlosigkeit verfiel. Es lagen auch kleine Generatoren und Motoren und Schalter herum. Und allein weil sie da herumlagen, dachte ich, J. kenne sich mit all diesen Dingen aus und begreife sie. Tatsächlich nahm er diese Gegenstände bloß mit, wenn sie in der Firma weggeworfen wurden, schraubte sie zu Hause auf, stierte hinein und begriff überhaupt nichts, denn er war hauptsächlich, auch wenn man es nicht auf den ersten Blick sah, ein Idiot. Ich glaubte damals bald und bin noch heute der festen Überzeugung, dass es für J. in seiner Werkstatt ausschließlich um eines ging, nämlich in der Welt dort oben und insbesondere in der Welt des 3 Kilometer entfernten Steinmetzbetriebs dazuzugehören. Dem Bericht meiner Mutter zufolge war mein Onkel J. von seinem Vater, meinem Großvater, nie akzeptiert worden. Es ist mir nach wie vor nur schwer vorstellbar, wie ich damals manchmal eine ganze halbe Stunde mit ihm im Keller verbringen konnte. Wahrscheinlich musste ich zu ihm in den Keller, wenn meine Großmutter zu Schade und Füllgrabe einkaufen ging oder sich mit einer Freundin traf. Ich kann mich an meine Unruhe dort unten erinnern. Obgleich ich jedes Mal inständig hoffte, bald wieder aus dem Keller herauszukommen, betrachtete ich trotzdem immer wieder J.s Feilen und Bohren und Schleifen, war verwundert und fragte am Ende doch wieder nach. Es kam mir gar nicht in den Sinn, dieses Fragen endlich einmal sein zu lassen. Anschließend ärgerte sich J. immer wütender in sich hinein. Er machte währenddessen seltsame Zischlaute und schüttelte einen Schraubenschlüssel oder eine Rohrzange in seiner Hand, als wolle er auf irgendetwas eindreschen und am Ende auf mich. Und irgendwann kam die Großmutter und erlöste mich. An meinem Onkel nahm man seine Behinderung, er war eine Zangengeburt, nicht sofort wahr. Er konnte sprechen, er sprach zwar nur einfache Sätze, aber das macht die gesamte Wetterau. Er kam bei gewissen Themen ins Reden. J. erzählte stets vom Wald, vom Forsthaus Winterstein, von den Jägern. Er konnte sämtliche Hirschgeweihe aufzählen, die im Jagdhaus Ossenheim an den Wänden hingen. Er kannte sich aus mit den Sohn so viel ändern. J. trug überdies ständig einen jagdfarbenen Parker. Er erzählte auch mit Begeisterung vom Radio. Wenn etwas im Radio aus einer großen Stadt in Europa übertragen wurde, dann stand er vor der alten Radiotruhe, drehte den Empfangsknopf und kam sich dabei vor wie ein technischer Pionier. Denn natürlich ist mein Onkel J. seit seines Lebens ein Kind geblieben und empfand große Begeisterung für sämtliche technischen Dinge, wie ich nur ganz am Anfang meines Lebens und auch nie in einem solchen Ausmaß. An Weihnachten suchte er Deutschlandfunk. Da waren dann die Glocken des Stephansdoms aus Wien zu hören. Und mein Onkel stand noch 1980 so vor dem Radio und den Glocken des Stephansdoms, wie andere über 10 Jahre zuvor bereits vor dem Fernseher und der Mondlandung. Mein Onkel stand auch gern vor Baustellen und schaute den Maschinen und den Arbeitern zu. Ins Gespräch mit den Arbeitern kam er nie, obgleich er gern mit ihnen gesprochen und gefachsimpelt hätte, als kenne auch er sich aus. So hatte er es oft in der Firma beobachtet. 2 oder 3 Arbeiter stehen beieinander und tauschen sich in Vokabeln aus, die allesamt etwas mit der Arbeit oder mit den Maschinen oder irgendeinem technischen Vorgang zu tun haben. Auf diese Weise dazuzugehören, das war die Sehnsucht seines Lebens. Als Jugendlicher durfte er kleine Tätigkeiten in der Firma verrichten, heißt es. Ich stelle mir Ablagetätigkeiten oder Botengänge vor. Mir wurde erzählt, mein Großvater habe ihn sogar Lohntüten transportieren lassen. Dennoch soll er ihn, ich weiß aber nicht zu welcher Zeit, mit einem Lederriemen traktiert haben. Mein Großvater Wilhelm, der musische Mensch mit dem Lederriemen. Mein Onkel war kein musischer Mensch, obgleich er Volksmusiksendungen sehr liebte und vor allem Heino. Heino war ein Mensch, der meinen Onkel glücklich machte, fast so glücklich wie manch andere der liebe Gott. Jots Augen begannen zu leuchten, wenn er Heino hörte, und seine Miene entspannte sich. Meistens hatte mein Onkel eine Grollmiene, er war ja auch meistens schlechter Laune oder stand kurz vor einem cholerischen Anfall, den wir als Kinder besonders gern auslösten zu unserem eigenen Unglück. Aber wenn er vor Baustellen stand oder Heino hörte oder Volksmusiksendungen schaute, die es damals noch nicht so zahlreich gab, dann war er gebannt und aufmerksam, wie in einer anderen Welt. Und so ging er auch durch den Wald in seinem Jagdjäckchen. Er ging gebannt und aufmerksam durch den Wald, wie später ich. Vielleicht wollte er auch hier dazugehören, nicht zu den Waldtieren, aber doch zu denen, die sie bejagen und sich mit ihnen auskennen und schießen dürfen, im Gegensatz zu ihm, der nie schießen durfte. Nie schießen durfte. Wenn J. über seinen Vater, den großen Firmenchef, sprach, war er stolz und gehörte dazu. Er berichtete alles, was seinen Vater und die Firma betraf, im Ton höchster Gewichtigkeit. Völlig in Begeisterung konnte er geraten, wenn etwa eine neue Maschine bestellt worden war, die natürlich auf ihrem Gebiet die neueste und größte und beste von allen war. Mein Onkel dachte immer in Superlativen. Alles musste zu einem Superlativ umgedacht werden, auch sämtliche Maschinen auf dem Firmengelände. Der andere Sohn, der Weber Rudi, auch schon Ende 30, wie mein Onkel damals, hörte dann höflich zu und Bornträger machte sich über J. lustig. Vielleicht nicht anders als ich im Keller, wenn J. sägte und feilte, und zwinkerte Weber zu, um sich mit ihm gegen meinen Onkel zu verbrüdern. Man kann sich vorstellen, wie er Weber dabei aufmunternd auf den Schenkel schlägt, wobei dieser aber nie reagiert, sondern angestrengt zum Fenster hinausschaut. Ihm tat J. leid. Bornträger dagegen begriff möglicherweise, dass es sich bei meinem Onkel um den glücklichsten Menschen auf der Welt handelte, der gar nicht bemerkte, dass man ihn auf den Arm nahm, sondern der immer nur erwartungsvoll schaute wie ein Hündchen, dem man einen Knochen hinhält. Deshalb fragte Bornträger immer ganz boshaft detailliert nach den Dingen, die meinen Onkel begeisterten und mit denen er sich auszukennen glaubte, Maschinen und so weiter, von denen er aber rein gar nichts wusste. J. verstieg sich dann regelmäßig zu vollkommen inhaltsleeren Ausführungen, die immer vom Größten und Besten und Neuesten handelten, eine Art Wetterauer Geniesprache für eingebildete Ingenieure, zwar ohne jede Sachkenntnis, aber immerhin mit einigen allgemeinen Bezeichnungen aus dem Technikbereich, die er aufgeschnappt hatte. Denn mein Onkel konnte solche Worte wie Hebekran, Fräsmaschine, Winkelschleifer, ja aussprechen, diese Worte kannte er, auch wenn er nur von ihnen sprechen konnte, wie ein Jüngling von den Frauen und allen ihren Einzelheiten, bevor er sie selbst kennengelernt hat. Eine Sehnsuchtssprache in Ingenieursdeutsch. Ich stelle mir die Traurigkeit und Hilflosigkeit in den schwarzbraunen Augen meines Onkels vor, wenn er sich zu immer größeren Superlativen verstieg, um Bornträger halbwegs zu befriedigen, der ihn doch nur, wie man bei uns sagt, veräppelte. Auch im Keller machte er oft einen traurigen und hilflosen Eindruck, aber dennoch bin ich immer der Überzeugung gewesen, dass ihm diese Hilflosigkeit und Traurigkeit nie bewusst waren und insofern für ihn selbst gar nicht existierten. Seine Arbeit bestand aus Pakete schleppen. Anschließend duschten sie, er nicht. Er fuhr ungeduscht nach Hause. Aber noch ist gerade erst Schichtbeginn. Ich vermute, dass sie damals im Postlager nicht einmal Arbeitskleidung hatten, sondern nur ihre Privatwäsche, die sie anschließend in Säcken nach Hause trugen, um sie zu waschen, beziehungsweise mein Onkel am Körper. Vermutlich hat mein Onkel im Postlager beim Schleppen die ganze Zeit vor sich hingemurrt. Das tat er immer, wenn er etwas tun sollte. Er nahm jeden Auftrag mit dienerischem Buckeln entgegen, verfiel aber sogleich darauf in Murren und Zischeln. Das tat er auch bei uns daheim und er murrte vor allem dann, wenn er sich gerade auf etwas ganz anderes gefreut hatte. Mein Onkel J. trank seinen Kaffee gezuckert. In eine gewöhnliche Tasse Bohnenkaffee gab er 5 Teelöffel Zucker. Ich sah dem immer fassungslos zu. Wenn man das auf eine ganze Thermoskanne hochrechnet, muss er etwa 25 bis 30 Teelöffel Raffinadezucker in jede Kanne geschüttet haben. Mein Onkel lebte nicht gesund, das kann man nicht sagen. Allerdings war es damals auch noch nicht so in Mode, gesund zu leben. Man durfte sich die eigene Todesart fast noch aussuchen und es war meistens die eigene Lebensart. Daneben fuhr er auch stets gern mit seinem Auto, das er haben durfte, wie er auch seinen Führerschein haben durfte, was heute auch nicht mehr möglich wäre. Mein Onkel und sein Auto, beide untrennbar. Einmal stürzte er damit in die Usa, unseren Fluss, und seine Mutter saß auf dem Beifahrersitz. Anschließend musste das Auto aus der Usa herausgezogen werden, und J. stand dabei und schaute zu. Es war ein VW-Variant-Kombi. Er roch wie mein Onkel. Jedes Mal in meinem Leben wäre ich eher die 3 Kilometer vom Haus in der Uhlandstraße zu meinen Eltern nach Friedberg oder umgekehrt gelaufen, als mich zu J. in dieses Auto zu setzen. Alles war braun an ihm, kommt mir im Nachhinein vor. Alles SA-Farben. Dabei hatte er nicht einmal Hitlerjunge sein dürfen. Auch kein Flakhelfer. Seine einzigen Sozialkontakte als Kind und Jugendlicher hatten darin bestanden, verprügelt zu werden. Nicht einmal einen Gabelstapler durfte mein Onkel in der Post fahren, und er hatte doch einen Führerschein. Der Gabelstaplerfahrer war die natürliche Autorität. J. hatte diese natürliche Autorität nicht. Bewundernd stand J. vor dem Gabelstapler, wenn er stillstand, und bewundernd stand er vor ihm, wenn er bedient wurde, wenn ihn jemand bedienen durfte, und J. schaute all den Handgriffen und Fahr- und Hebetechniken genau zu, ganz genau, als könnte er etwas dadurch lernen, aber er lernte doch nie etwas. Sein Studium der Dinge war immer genauso sinnfrei wie sein Aufschrauben der Schaltungen und Dynamos im Keller. Alles lag anschließend nur in unverstandenen Einzelteilen herum und wurde nie mehr zusammengefügt. Seine Sehnsucht löste alles auf, um den Dingen näher zu kommen. Was er in die Hand nahm, zerfiel. Eine einzige Dialyse. Manchmal glaube ich, J. hatte, zumindest in gewisser Weise, kein Erinnerungsvermögen. Natürlich erinnerte er sich an Dinge. Ohne das hätte er nie etwas lernen können. Er hatte immerhin eine Führerscheinprüfung gemacht, auch wenn diese damals noch ganz anders aussah als heute. Er wusste im Keller den richtigen Schraubenzieher für die richtige Schraube in die Hand zu nehmen, auch wenn nichts Sinnvolles darauf folgte, sondern wie gesagt nur eine Scheinhandlung. Und freilich erzählte er oft und lange, was er gestern im Forsthaus Winterstein oder im Jagdhaus Ossenheim oder im Goldenen Fass oder der Schillerlinde erlebt hatte, das heißt, wer da gewesen war und was erzählt hatte. Aber in gewissen Erlebnissphären wurde Erinnerung bei meinem Onkel gänzlich unterdrückt, scheint mir. Vor allem immer dann, wenn ihm Böses geschah. Wenn wir ihn im Fernsehzimmer quälten und zur Weißglut brachten. Weißglut, ein Wort, das ich stets in Zusammenhang mit meinem Onkel gehört habe. Die Großmutter sagte immer, ihr habt ihn wieder zur Weißglut gebracht. Dann hielt er zwar meistens irgendwann nicht mehr an sich und rannte uns hinterher und wir davon, denn er wollte dann unbedingt doch endlich zuschlagen. Aber war die Weißglut erloschen, war es nicht nur so, als sei nie etwas gewesen, sondern dann war er uns gegenüber sofort wieder genauso gutgläubig wie am Anfang. Er traute uns wieder und machte erneut dieselben Fehler. So ging es immer wieder von vorn los, als habe das letzte Mal gar nicht existiert. Bei seinem Vater und dem Lederriemen stelle ich mir das genauso vor. Und das muss einer der Gründe dafür sein, warum Onkel J. nie in seinem Leben ein schlechtes Wort über seinen Vater gesagt hat. Dieser schlug ihn und verachtete ihn, heißt es. Aber schon in dem Augenblick, da es geschah, war es wie nicht da, wie nicht wahrgenommen. Und es blieb nichts davon übrig, außer vielleicht einer schleichenden Angst, einer gewissen Vorsicht für alle Zukunft. Für J. war es vermutlich bloß Respekt. In der Schule muss es besonders fürchterlich gewesen sein. Aber auch da stand er am Folgetag wieder mit der gleichen Gutgläubigkeit und Anhänglichkeit bei denen, die gestern noch in ihn hineingetreten hatten, als ginge es um ihr Leben, und dabei ging es um seines. Er hängte sich immer an seine Unterdrücker. Leider, sie hatten ja Macht über ihn, und jedweder Macht gegenüber war er voller Respekt, er bewunderte sie. Macht war natürliche Autorität, und dieser sich zu unterwerfen, hatte etwas von Ordnung, von Disziplin. Da konnte man seine Aufgabe erfüllen, gleichsam als unterer Dienstrang, den er immer einnahm im Leben. Der Schulhof war eine Wehrmachtsordnung im Kleinen. Wie er sie anbeten und anhimmeln konnte, die Chefs. Seine Mitschüler machte diese Anhänglichkeit natürlich nur umso aggressiver. Da war jemand, der sich jeden Tag bereitwillig als Opfer darbot, und je mehr man zuschlug und zutrat, desto loyaler band er sich an einen. Das kannten sie nicht. Das überforderte sie. Da mussten sie gleich wieder zuschlagen. Sie machten es vielleicht gar nicht bewusst, vielleicht konnten sie sich selbst nicht wehren gegen diesen allzu Schwachen, seine Schwäche reizte sie, man schlug fast automatisch zu. Er war ja am nächsten Tag wieder da, wie ein Hund, der einem nachläuft. Man konnte an ihnen studieren, was es heißt, das Lebendige, meinen Onkel, es hätte auch ein Wurm sein können, mit Lust zu quälen. Zu zotigen Verbrüderungen neigte mein Onkel nicht, auch nicht in der Wirtschaft. Ich glaube, so etwas kam in seiner Welt gar nicht vor. Höchstens, um doch wieder irgendwo dazuzugehören. Er konnte auch keine Witze erzählen. Eigentlich konnte er gar nichts erzählen. Nur von seiner Begeisterung für die Dinge konnte er erzählen.